Praise the Lord. Hallelujah. Christ wants us to know that names are not just names. Christus möchte, dass uns bewusst ist, dass Namen nicht nur Namen sind. Maintenant, on commence avec notre message où Jésus-Christ nous montre que les noms sont jamais seulement des noms. I was speaking with somebody just a week ago or 2 weeks ago or so. He said he was talking about Christianity as a name. Christian. Ich habe mit And finally he now said it is just a name. Ich habe mit jemandem vor ein, zwei Wochen gesprochen. And the Lord said, I should talk. He wants me to talk about it. Because names really mean a lot before him. Ich habe vor ein, zwei Wochen mit einer Person gesprochen und wir haben über das Christentum gesprochen. Und diese Person sagte, dass, dass der Begriff Christ oder Christentum ja eigentlich nur ein Begriff ist. Es ist ja nur ein Name. Aber daraufhin hat mich der Herr dann darauf hingewiesen, dass ich darüber sprechen soll. Denn Namen haben Bedeutung und ein Name ist nicht nur bloß ein Name. Et oui, quelques semaines passées, je parlais avec une personne, puis cette personne a aussi parlé du christianisme et des chrétiens. Et puis cette personne a dit que bon, c'est seulement un nom, c'est seulement un titre. Mais on doit savoir que pour Dieu, des titres, des noms sont vraiment très importants. C'est ça pourquoi il veut qu'on parle de ça aujourd'hui. Amen. In the natural world, names mean nothing to man, especially in Western world. In der natürlichen Welt haben Namen für Menschen überhaupt gar keine tiefgründigere Bedeutung, besonders in der westlichen Welt. Dann kann, werden die Kinder McDonald's genannt und Mercedes genannt. Yeah. Und, das hat überhaupt gar keinen Mehrwert für die. Das hat überhaupt gar keine Bedeutung für die. Die nennen sie Prada, Mercedes, keine Ahnung, ohne oder Hund. Ohne jegliche Bedeutung. Ja. Pour Jésus-Christ, on doit savoir que les noms ne sont pas seulement des noms, mais ici, dans l'Ouest, on peut voir que pour les gens ici, l'homme n'a pas vraiment de signification. Pour eux, ils peuvent appeler leurs enfants serpent, ou bien l'arbre, ou bien Prada. Donc pour eux, ce n'est pas important. Amen. But with the only true God, names mean a lot to him. Aber mit dem einzig wahrhaftigen Gott wird dir klar sein, dass Namen Bedeutung haben und Namen haben auch eine Bedeutung für ihn. Mais pour le seul vrai Dieu, les noms ont vraiment des significations. And if it means a lot to him, it should mean a lot to us. Und wenn ihm Namen viel bedeuten, wenn ihm Namen viel bedeuten, dann sollten uns auch Namen viel bedeuten, denn wir sind eins mit ihm. Ici, les noms sont très importants pour le Christ. Là, ça doit être aussi très important pour nous parce que nous sommes un avec lui. Amen. Coming to him, there is change in everything, including names. Wenn wir zu Christus kommen, dann gibt es eine Veränderung in allem und inklusive auch des Namens. Et si tu viens vers le Christ, il y a un changement dans toute ta vie et c'est même ton nom va être changé. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. When God created everything, the Bible said that they were all good. Genesis 1. Let's go there, please. Wir lesen 1. Mose 1 und sehen, dass der Herr bei der Entstehung gesagt hat, dass alles gut ist. Et dans Genèse 1, on peut Genesis voir 1, 31. Et dans Genèse 1, on peut voir comment Dieu a dit que tout a été créé bon. Wir lesen 1. Mose 1, Vers 31. Genèse 1, verset 31. Praise the Lord. Hallelujah. And God saw everything that he had made. And behold, it was very good. Look at it. Mm-hmm. Everything was very, very good. Mm-hmm. Und Gott sah alles, was gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Mm-hmm. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela, c'est très bon. You know, but after the fall, or let me now say, when Jesus now came, he said he came to deliver us from this present evil world. Mm-hmm. What was once good was now evil. Und I don't know if I'm getting it. Und als Jesus kam, hat er gesagt, dass er gekommen ist, um uns von dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit zu erlösen. Das heißt, dass alles, was vorher sehr gut war, verunreinigt wurde und sehr schlecht wurde. Et après la chute de l'homme, et surtout après quand Jésus-Christ est venu ici sur cette terre, la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de ce monde mauvais, parce que depuis la chute de l'homme, tout a été pollué. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But after the fall of man, everything God created that was once good became evil. Nach dem Sündenfall war alles, was der Herr erschaffen hatte, was einst gut war, bösartig. Et après la chute de l'homme, toute chose qui a été créée, qui a été bon, est devenue maintenant mauvais. Amen. Remember Jesus when he came, he said he came to deliver us from this present evil world. Erinnert euch an die Worte von Jesus, dass er gesagt hat, ich bin gekommen, euch von der gegenwärtigen bösen Weltzeit zu befreien. Et rappelez-vous des paroles de Jésus-Christ où il nous dit qu'il est venu pour nous délivrer de ce monde mauvais. Amen. Amen. Amen. Amen. Jesus never called us Christians. Jesus hat uns niemals Christen genannt. Et Jésus nous a jamais appelé des chrétiens. Amen. If names sound alike. Und es scheint vielleicht gleich zu klingen oder ähnlich zu klingen. Et peut-être les noms s'entendent wie Christus. Like Christ and Christian. Also Christen und Christus mag vielleicht ähnlich klingen. Peut-être les noms comme le Christ et le chrétien s'entendent pareil, mais c'est pas la même. It does not mean they are one. Aber nur weil sie ähnlich klingen, heißt es nicht, dass es eins ist. Mais seulement parce qu'ils s'entendent pareil, ça ne suffit pas qu'ils sont un. Or coming from one another. Oder dass das eine aus dem anderen resultiert. Ou bien que un nom vient de l'autre. Or coming from the same root. Oder dass beides dieselbe Wurzel, aus derselben Wurzel kommen. Ou que tous les deux noms ont la même racine. We want to know ourselves as Christians. Wir haben uns einst selbst als Christen betitelt. Ich selber habe mich immer als Christ identifiziert. Aber ich danke dem Herrn, dass er mich auch befreit hat von diesem Titel Christ. Und ich lerne immer wieder dazu, mich sozusagen von diesem Titel auszugrenzen, mich zu befreien von diesem Titel. Et nous tous, surtout moi, j'ai été, oui, je me suis identifié avec le nom chrétien et je suis vraiment reconnaissant à Jésus-Christ qui m'a délivré de cette captivité et jusqu'aujourd'hui, je me bats de me séparer de cette de ce nom. Amen. Just like we once know ourselves as religious people. Thank you, Jesus, for helping, for bringing the truth, and you deliver us from it. Und genauso wie wir uns einst auch als religiös sozusagen betitelt haben, ne, stolz waren, wenn man wusste, dass man religiös ist. Aber wir danken dem Herrn, dass er uns auch da befreit hat, ne, von diesem Titel, dass wir uns da losgelöst haben und jetzt wissen wir, wer wir sind. Et oui, c'est la même chose aussi comme nous avons été identifiés avec le nom ou bien avec le nom l'homme religieux. Je suis vraiment reconnaissant que Jésus-Christ nous a délivrés de cet état et maintenant il nous a révélé la vérité pour qu'on soit maintenant des fils de Dieu. Amen. Amen. The truth has come now. Let us allow to kick out the lies of Satan. Die Wahrheit ist nun gekommen. Lasst uns zulassen, dass diese Wahrheit die Lügen des Teufels rausstößt. La vérité est maintenant là. Il doit permettre que la vérité détruit les mensonges du diable. Amen. Amen. We're in this ministry. We are not Christians, and we don't have religion. In dieser Gemeinde sind wir keine Christen und wir haben auch keine Religion. Et dans cette église, nous ne sommes pas des chrétiens et nous n'avons pas aussi une religion. We are Christ. Wir sind Christus. Nous sommes le Christ. Amen. I will not accept the name Christ did not call me. We will not accept the name that the Lord did not call us. Wir werden keinen Namen akzeptieren, den der Herr uns nicht gegeben hat. Et nous, on va pas accepter les noms que Dieu nous a pas donné. Amen. Let us just go to just one place and look at something there. Because of time, we will go to this place, and through this place, we will learn a lot of things. Let's go to Acts 11, verse 26. Wir lesen Apostelgeschichte 11, Vers 26 und schauen uns in dieser Stelle an, was wir hier lernen können bezüglich dessen. On va lire Actes Apôtres 11, verset 26. And the person that spoke with me was even quoting here. Und die Person, mit der ich auch die Unterhaltung zum Thema Christentum hatte, hat selbst diesen Vers zitiert. On va lire maintenant Actes Apôtres 11, verset 26. Et puis ce passage a été cité par la personne avec laquelle j'ai parlé. Amen. Praise the Lord. And when he had found, are we there, please? Mm-hmm. Found he. He brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. They were called Christians. Who? The disciples. Mm-hmm. And not the sons. Und wir lesen hier ganz klar, und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Das heißt, wem wurde dieser Titel Christen gegeben? Die Jünger. Aber nicht die Söhne, nicht die Söhne Gottes. Is somebody getting something here? Et ici, dans verset 26, on peut lire qu'à Antioche, les disciples ont appelé la première fois les chrétiens et pas les fils. You know, there are a lot of things here, but I'll just go through this very place alone for today. Amen? Mm-hmm. So that we can, you know, just help. I just pray that the Holy Spirit will help you to get out of it also. Amen? Mm-hmm. Just like, just as also he delivered me from that spirit of no Christianity, religion. Mm-hmm. And now I'm now a citizen of the kingdom of heaven. Mm-hmm. Und ich bete, dass der Heilige Geist euch auch hilft, dass ihr euch sozusagen loslöst von diesem Begriff und von dem Geist vom Christentum und von der Religion. Und genauso wie der Herr mich sozusagen befreit hat von diesem Begriff, dass ich mich da loslösen konnte von diesem Begriff und vom Christentum und dass ich mich jetzt identifiziere als Bürger im Königreich Gottes. Eben verset 26, il y a beaucoup de choses, mais moi je prie seulement que le Saint-Esprit vous aide de sortir de cet esprit du christianisme, la même façon comme il m'a aussi délivré, et maintenant je suis un citoyen du royaume des cieux. Amen. He said the disciples we are called Christians. We are not disciples, we are sons. Said the Lord. Wir lesen hier, dass die Jünger Christen genannt wurden, aber wir sind keine Jünger, wir sind Söhne. Et dans verset 26, on peut voir comment les disciples ont été appelés les chrétiens, mais nous ne sommes pas les disciples, nous sommes des fils selon Dieu. We are greater than disciples. Wir sind größer als die Jünger. Nous sommes plus grands que les disciples. Just like we are greater than the prophets. Genauso wie wir größer als die Propheten heute sind. Comme aussi nous sommes plus grands que les prophètes. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. We are sons and not prophets. Wir sind Söhne und keine Propheten. Somebody getting something here. Mm-hmm. Nous sommes des fils et pas des prophètes. We are sons and not disciples. Wir sind Söhne und keine Please Jünger. Understand and know the difference between them. Bitte verstehe und erkenne den Unterschied zwischen den beiden. Nous sommes des fils et pas des prophètes. On doit connaître et comprendre la différence. Praise the Lord. We were in Matthew 11. Praise the Lord. Also Matthew 12, where Jesus said, greater than the prophet is here. Wir haben Matthäus 11 und Matthäus 12 gelesen, wo Jesus gesagt hat, größer als Jona steht hier vor euch. Et on vient de lire dans Matthieu où Jésus-Christ a dit, quelqu'un qui est plus grand que Jonas est maintenant ici. Praise the Lord. Alleluia. Amen. He said, greater than John. John was one of the prophets. Mm-hmm. In Matthew 11, he said, greater. Amen. Und in Matthäus 11 sagt er, hier ist jemand, der größer ist als Johannes. Dans Matthieu 11, il a dit, voici quelqu'un qui est plus grand que Jonas. We are greater than the disciples, like than disciples. Und auch hier sind wir und auch wir sind größer als die Jünger. Et même nous, nous sommes plus grands que les disciples, plus que les non-disciples. The period of disciples is over. The period of the prophet is over. Die Zeiten der Jüngerschaft ist vorbei, genauso wie die Zeiten der Propheten auch vorbei ist. Le temps du disciple, le temps des disciples, c'est fini, et même le temps des prophètes est aussi fini. The period we are now is the period of the sons. Und wir leben jetzt in der Zeit der Sohnschaft, nicht mehr der Zeit der Jüngerschaft. Et dans laquelle, dans la période, on se trouve, c'est maintenant le temps de fils, c'est pas le temps de disciples. Inside the son is the disciple, is the prophet. Are you getting it? Mm. But inside the prophet, there's nothing like a son. Mm. Inside disciple, there's no son. Denn innerhalb dieser Sohnschaft befindet sich bereits der Jünger, befindet sich bereits der Prophet. Das ist, beinhaltet bereits diese Sohnschaft. Aber in der Jüngerschaft oder bei den Propheten gibt es diese Sohnschaft nicht. Mm-hmm. Und du musst savoir que si tu es un fils, tu es aussi un prophète, tu es aussi un disciple. Mais si tu es un prophète ou bien un disciple, ça ne signifie pas que tu es un fils de Dieu. It's like the Old Testament and the New Testament. The Old Testament is inside the New Testament. Once you follow the Old Testament, you obey the New Testament. You fulfill the Old. But if you obey the Old, you never fulfill the New. Und genauso ist es mit dem Alten und Neuen Testament, mit dem Alten und mit dem Neuen Bund. Ne? Sobald du, also das Neue Testament und der Neue Bund beinhaltet bereits das Alte Testament. Und sobald du dich an dem Neuen Testament oder den Neuen Bund hältst, damit erfüllst du automatisch auch den Alten Bund und das Alte Testament. Aber wenn du dich ständig an das Alte Testament hältst und an den Alten Bund hältst, dann erfüllst du eben nicht automatisch das Neue Testament. Et c'est même comparable avec le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Si tu suis le Nouveau Testament, tu te trouves dans le Nouveau Testament, tu accomplis aussi directement l'Ancien Testament. Mais si tu essaies d'accomplir l'Ancien Testament, là, tu ne peux jamais accomplir le Nouveau Testament. Remember, there was the period of the Father, the period of the Son, and now the period of the Holy Spirit. Erinnert euch, es gab die Zeit des Vaters, die Zeit des Sohnes und jetzt befinden wir uns in der Zeit des Heiligen Geistes. Rappelez-vous, il y avait le temps du Père, du Fils et maintenant on se trouve dans la période du Saint-Esprit. It's over with the period of the Father. It's over with the period of the Son. We are now in the period of the Holy Ghost. Amen. Und das Zeitalter des Vaters und das Zeitalter des Sohnes ist bereits vergangen. Wir befinden uns jetzt im Zeitalter des Heiligen Geistes. Et le temps du Père et le temps du Fils sont maintenant passés. Maintenant, se trouve dans au temps du Saint-Esprit. Amen. Amen. This period of the Holy Spirit is no longer that of the Father and that of the Son. And you cannot mix it. Und diese Zeit des Heiligen Geistes befolgt nicht die Prinzipien aus der Zeit vom Vater oder die Prinzipien aus der Zeit des Sohnes. Die Zeit ist vorbei. Et la période du Saint-Esprit est pas comparable ou bien connectée avec le ou bien disons non, le temps du Saint-Esprit est pas trouvé dans le temps du Père ou bien du Fils. And it's no longer the period of the Father, the prophet and the disciple. You know that of the Father was the prophet. And that of the Son was disciples. And now that of the Holy Ghost is sons. I don't know if somebody's getting it. Und die Zeit des These Vaters three are different. They are not different. They are different in everything. Und man muss diese drei differenzieren, ne, und voneinander abgrenzen, weil sie sind unterschiedlich kategorisiert. Die Zeit des Vaters war die Zeit der Propheten, die Zeit des Sohnes war die Zeit der Jünger und die Zeit des Heiligen Geistes ist die Zeit der Sohnschaft. Et on doit savoir que les trois périodes sont catégorisées différemment parce que dans la période du Père, il s'agissait toujours des prophètes. Dans la période du Fils, il s'agissait seulement des disciples. Et maintenant, dans le temps du Saint-Esprit, il s'agit de fils. Et ce sont trois périodes différentes, on doit les connaître. Is somebody getting it? Mm-hmm. You know, the period that of the Father, there was nothing like disciples. It was all about profit. And that of the son, there was nothing like the son. It was all about disciples. And now the period of this Holy Ghost is to use a father and a son relationship. Mm-hmm. And you are not a master and servant. Mm-hmm. And not a master and a worker. Mm-hmm. You are just working for me. Und man muss verstehen, dass diese Zeit des Heiligen Geistes, in der wir uns befinden, da geht es um eine Vater-Sohn-Beziehung. Da ist es nicht mehr die Beziehung von einem Diener und einem Knecht, ne? Dass man sozusagen arbeitet, um sozusagen Gott gefallen zu wollen, sondern es ist eine Vater-Sohn-Beziehung, die wir jetzt haben. Und die ist anders als die Zeit, in der der Vater oder die Zeit, in der der Sohn geherrscht haben oder die Zeit, die da lief. Et au temps du Père, il n'y avait pas quelque chose comme des disciples, mais il y avait seulement des prophètes. Au temps du Fils, il n'y avait pas des fils, mais seulement des disciples. Mais maintenant, nous sommes dans la période du Saint-Esprit où nous sommes des fils de Dieu. Et il s'agit maintenant d'une relation entre Père et Fils et pas entre Maître et Servant. Are you getting it? Amen. Amen. The two periods, the past two periods, no one was called a son. In den beiden vergangenen Zeitperioden wurde niemand ein Sohn genannt, aber heute, in der Zeit, in der wir heute leben, da sind wir Söhne Gottes. Et dans les temps, dans les deux temps passés, personne a été appelé un fils de Dieu, mais maintenant nous sommes des fils de Dieu. Are you getting it? Mm. Amen. Amen. Let us know the difference between the past and now. Lasst uns den Unterschied kennen zwischen der Vergangenheit und der jetzigen Gegenwart. On doit connaître la différence entre le passé et oui, le présent. They are not the same and they should not be mixed together. Sie sind nicht gleich und sie sollten auch nicht vermischt werden. Ils ne sont pas pareils et ils ne doivent pas aussi être mélangés. Amen. It's like forgiveness, for example. The past forgiveness. You forgive so that Father will forgive you. But now you forgive because you have been forgiven. They are not the same. Und es ist wie das Prinzip mit der Vergebung. Ne? Früher hat man vergeben, damit man sozusagen Vergebung empfangen kann vom Herrn. Aber heute vergibt man, weil einem bereits vergeben wurde durch das vollkommene Werk von Christus. Und das allein zeigt, dass es unterschiedliche Prinzipien gibt in der vergangenen Zeit, in den vergangenen Zeitperioden und in der Zeit, in der wir heute leben. Et c'est le même avec le pardon, par exemple. Dans l'ancien, tu as pardonné pour être pardonné. Mais maintenant, on donne le pardon parce que nous avons déjà été pardonnés. Even in prayer, in the past, they pray in the name of the Father. Now we pray in the name of Jesus. I don't know if somebody is getting it. Oder auch das Prinzip vom Gebet. Früher hat man gebetet im Namen des Vaters, aber heute beten wir im Namen von Jesus Christus. Et c'est la même chose avec la prière. Avant, nous avons prié au nom du Père et maintenant, on prie au nom de Jésus. Amen. Amen. The past prophecy, the past dream, the past vision, the past everything, circumcision, fasting, commandment, even names, they are all different. Mm. They are different from that of now. Mm. Because of the period that we are, the period of the Holy Ghost. Mm. All die alten Prinzipien in Bezug auf Träume, auf Beschneidung, auf Gebet, auf all die ganzen anderen Sachen, die sind jetzt anders als die Prinzipien, die wir heute sozusagen, die Art und Weise, wie wir diese Dinge heute anwenden, aufgrund der Zeit, in der wir leben, und zwar in der Zeit des Heiligen Geistes. Und deswegen kann man das nicht miteinander vermischen, man muss das klar voneinander abgrenzen. Et tout qui concerne les principes passés, donc les principes de l'Ancien Testament, comme par exemple les rêves, les visions, ou bien la circoncision, ou bien les autres choses, sont complètement différents, sont passés. Et il y a un changement. Et maintenant, au Nouveau Testament, tout est maintenant, différent. Praise the Lord. Alléluia. Disciples mean followers or even workers. Jünger bedeutet gleichzeitig Nachfolger oder auch Arbeiter, aber Jünger bedeutet nicht Sohn. Donc, tu dois savoir que le nom disciple, ça signifie que tu es un travailleur, un servant, mais le nom fils, ce n'est pas comme tel. Amen. Some people call the name of Christian. They call it they said the meaning is little Christ. Little Christ. We are not little Christ. We are Christ. There should be no little attached to it. Und viele Leute benutzen auch den Begriff Christ und meinen damit, dass die Bedeutung sozusagen kleiner Christus bedeutet, dass man quasi eine kleine abgewandelte Form von Jesus Christus ist. Aber das sollte nicht für uns gelten, weil wir sind kein kleiner Christ, sondern wir sind vollkommen Christus. Amen. Amen. Et les gens qui se identifient avec le nom chrétien, pour eux, la définition signifie que tu es un petit Christ, donc une autre forme, une forme petite du Christ. Mais ça, ce n'est pas la vérité. Nous sommes complètement le Christ en lui-même. And some people call it, so the meaning is Christ-like. We are not like Christ, we are Christ. Mm-hmm. I don't know if somebody is getting it. Es gibt auch einige, die den Begriff Christen definieren als quasi sich definieren als Leute, die wie Christus sind, ne? Dass man sozusagen Christ genannt wird oder sich nennt Christ, weil man sozusagen wie Christus ist, ne? Sich wie Christus verhält. Aber auch das trifft für uns nicht zu. Wir sind nicht wie Christus, sondern wir sind vollkommen Christus. Et il y a des autres qui disent, bon, être un chrétien, ça signifie que tu es comme le Christ, tu te comportes comme le Christ, tu agis comme le Christ, mais ça, ce n'est pas la vérité. Nous sommes le Christ complètement. Et maintenant, on va lire 1 Jean. 1 Jean 4, 17. Wir lesen 1. Johannes 4, Vers 17. 1 Jean 4, Verset 17. Amen. Amen. Wir beginnen ab Vers 16. On va commencer à partir de 16. And we have known and believed the love that God had to us. God is love. And he that dwelleth in love dwelleth in God and God in him. Verse 17. 17. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as he is, so are we in this world. Amen. And not so are we going to be. Mm. He says, so are we in as he is. Mm. In Vers 17, da lesen wir ganz klar. English. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und hier wird nicht davon gesprochen, dass wir wie er sein werden, irgendwann mal in der Zukunft, wenn wir sterben, sondern hier steht, gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Okay. Je lis verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc ici, Jésus-Christ, ou bien disons Jean, nous dit que nous sommes déjà le Christ, nous sommes lui-même et pas qu'on sera le Christ, ou bien comme le Christ à l'avenir. Amen. Amen. As Christ is, so are we, and not so little are we. So wie Christus ist, so sind auch wir. Das bedeutet, wir sind kein kleiner Christ und wir sind nicht wie Christus, sondern wir sind er. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et ça ne signifie pas que nous sommes le petit Christ, le petit Christ, ou bien que nous sommes un peu comme lui. Non, nous sommes complètement comme lui maintenant dans ce monde. Pas comme lui, mais nous sommes lui. Amen. You know, Christ is so different. Christus ist so anders. Le Christ est vraiment différent. You can be like other things, but you are going to be Christ. Until you are Christ, there's nothing. It's either you are Christ or you are not there. Amen. It's either you are Christ or you are not Christ. Amen. Entweder bist du vollkommen Christus oder du bist noch nicht dort angekommen, weil du kannst nicht wie Christus sein und dann meinen sozusagen Christus für dich zu beanspruchen, sondern du hast entweder Christus vollkommen oder du hast ihn nicht. Et pour les religieux, tu peux être le Christ, tu peux être croyant, et puis aussi quelque chose d'autre, mais ça, ce n'est pas pour le royaume des cieux. En Christ, tu es soit complètement le Christ ou pas, mais que pas quelque chose au milieu. It's like Jesus, for example. It does not only resurrect people, it's the resurrection. Es ist wie bei Jesus beispielsweise. We are not just like Christ, we are Christ. I don't know if you are getting it. Es ist wie bei Jesus beispielsweise. Er kann nicht nur Leute auferwecken, sondern er ist selbst die Auferstehung. Und genauso ist es auch mit uns. Ne? Wir sind nicht wie Christus, sondern wir sind Christus selbst. Et c'est la même chose même avec Jésus-Christ. Lui, par exemple, il n'est pas seulement ressuscité, mais il est la résurrection. C'est ça pourquoi nous ne sommes pas seulement comme le Christ, mais nous sommes le Christ. Amen. Amen. He is not just, he does not only love us, he is love. Er liebt nicht nur Menschen, sondern er selbst ist die Liebe. Et le Christ, il n'aime pas seulement l'homme, mais il est l'amour. Are you getting it? That is how you cannot come to him and be like him. You must come to him and be him. Und du kannst nicht, deswegen kannst du nicht zu Christus kommen und dann einfach wie Christus sein, sondern wenn du zu ihm kommst, dann musst du ihn vollkommen in dir tragen. Et c'est ça pourquoi tu peux pas venir vers le Christ puis être comme lui. Non, si tu es, quand tu es croyant, tu deviens lui-même. Tu le portes en toi. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We are not like Christ, we are Christ. Wir sind nicht wie Christus, sondern wir sind vollkommen Christus. Nous sommes pas comme le Christ, nous sommes complètement le Christ. Wir lesen Kolosser 3. Colossiens 3. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you are understanding it. Colossiens 3. Amen. Amen. This 1-4 is very interesting. Amen. He said, if you then be risen with Christ, see those things which are above. Kolosser 3, 1-4. Colossiens 3, versets 1 à 4. Praise the Lord. Hallelujah. Where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead. And your life is hid with Christ in God. Says you are dead. Wie steht denn, ihr seid your gestorben? Old you is dead. Dein altes Ich ist if gestorben. Is dead, you allow it to be dead. Wenn etwas gestorben ist, dann lässt du auch zu, dass es tot bleibt. Dans verset 3, on a écrit, car vous êtes mort. Donc si tu es mort, là, laisse aussi ton identité ancienne être mort. Are you getting it? Praise the Lord. He said, when Christ, who is our life, shall appear, then shall we also appear with him in glory. Christ, who is our life. Amen. Christ is our life. Christus ist unser Leben. Amen. Le Christ est notre vie. Amen. There's nothing greater than life. If Christ is your life, if Christ is our life, Christ is everything. Es gibt nichts Größeres als das Leben. Und wenn Christus unser Leben ist, dann bedeutet es, dass Christus alles ist. Il n'y a pas quelque chose plus grand que la vie. Ça signifie que si le Christ est notre vie, ça signifie qu'il est tout. Are you getting it? Life is greater than all. Das Leben ist größer als alles andere. Et la vie est plus grande que tout. And he said, and we just read that Christ is our life. Und wir lesen hier in Vers 4, dass Christus unser Leben ist. Et dans verset 4, on peut lire comment le Christ est notre vie. There are other things that have nothing to say that Christ is their life. It's everything for us. Dann, das heißt, dass alles andere dann sozusagen dem untersteht. Denn Christus ist unser Leben und deswegen ist Christus alles für uns. Das sind für sie que toute autre chose a rien à dire parce que le Christ est notre vie et c'est comme ça. John 10, please. Wir lesen Johannes 10. Jean 10. Praise the Lord. Halleluja. John 10. Vers 30. Johannes 10, Vers 30. Jean 10, verset 30. Lenny, can you help us to reach that? Ich und der Vater sind eins. Amen. I and my Father are one. Amen. It's Jesus that says something here. He spoke here. He said, I and my Father are one, are not two. Amen. Hier spricht Jesus und er sagt ganz klar, ich und der Vater sind eins und nicht zwei. Ici, dans verset 30, Jésus parle, moi et le Père, nous sommes un. Donc, il ne dit pas qu'ils sont deux. Amen. In John 20:21, Jesus said, as his Father sent him, so also he sent us. In Johannes 20:21, He must be one with his Father, so also we must be one with him. Jesus war eins mit seinem Vater und genauso müssen auch wir eins sein mit Christus. In Johannes 20:21 sagt er, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Et même dans Jean 20, verset 21, Jésus-Christ a dit que comme, il dit ici dans verset 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc ça montre que nous, on doit être comme le Christ, on doit être le Christ. Amen. John 20:21. Let's go there, please. Wir lesen Johannes 20:21. On va lire encore Jean 20, verset 21. That's John 20:21. Praise the Lord. Hallelujah. Then said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father has sent me, even so I sent you. So also in John 17, verse 18, he said he sent us, just like his Father sent him. Amen. He is our example. Und genau dieselben Worte sagt er auch in Johannes 17, ne? So wie der Vater ihn gesandt hat, so sendet er auch uns. Und Jesus Christus ist unser Vorbild. Et dans Jean 17, verset 18, Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc ça signifie que nous sommes, le Christ est notre exemple. Jesus never said, I am my Father. Okay, let me put it. He never said, I am like my Father. Und Jesus selbst hat niemals gesagt, ich bin wie mein Vater. I'm like my Father. He said, I am my Father one. Sondern er hat. If you see me, you see my Father. Sondern er hat gesagt, ich und mein Vater, wir sind eins. Wenn du mich siehst, dann hast du auch meinen Vater gesehen. Et Jésus a jamais dit que moi je suis comme mon Père. Non, il a dit toujours que moi et le Père, mon Père, nous sommes un. Si tu as vu, tu m'as vu, là tu as vu aussi à le Père. Are you getting it? He never said I am like my Father. Then go to John 14, please. Lesen Johannes 14. John 14. Maintenant Jean 14. Praise the Lord. Hallelujah. Our true identity must be known. Must know it, amen. That because Satan rejoices when we don't know who we are. Wir sollten uns unserer wahren Identität bewusst sein, denn der Satan hat Freude darin, wenn wir nicht wissen, wer wir sind. Et nous, on doit connaître notre identité. Notre identité doit être connaître, parce que sinon, le diable va se réjouir si on ne connaît pas qui nous sommes. On ne sait pas qui nous sommes. John 14, from verse 4-11. Johannes 14, ab Vers 4 bis 11. Jean 14, à partir de verset 4 à 11. Jesus, I said, whither I go, you know. And the way you know. Praise the Lord. Hallelujah. Because we are to know everything. Mm-hmm. We are to know all things. Are you getting it? We are to know all things. You know, once we come to Christ, we are to know all things. Wenn es um Christus geht, dann sollte uns eigentlich alles bewusst sein. Wir sollten alles kennen. Verset 4, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et ça nous montre qu'on doit tout connaître si nous sommes en Christ. You know, look at what Thomas said here. You know, some of us will speak like Thomas today. We don't know all things. I don't know. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Praise the Lord. Amen. The same things a lot of us will say today. Und einige von uns würden genauso wie Thomas hier in Vers 5 antworten, ne, und sagen, including pastors. Und sagen, ich habe gar keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ich weiß es eben nicht, wenn es um Christus geht. Ne? Ich weiß nicht, wohin mit mir, ich weiß gar nicht, was die Zukunft hält, ich habe von nichts eine Ahnung. Et je lis maintenant verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin? Et cette phrase que Thomas a dit, s'il y a beaucoup de soi-disant enfants de Dieu qui vont même dire la même chose, même inclus avec le pasteur. You know, some will say, I don't know the result that is coming. I don't know the report that is coming. And Jesus is saying here in verse 6, it is me, it is me, it is me. Und andere Leute würden auch genauso die Frage stellen und sagen, ich weiß nicht, was die nächsten Prüfungsergebnisse, wie die nächsten Prüfungsergebnisse sein werden. Ich weiß nicht, wie die Arztergebnisse aussehen werden. Aber hier in Vers 6 gibt Jesus ganz klar die Antwort. Die Antwort ist er selbst. Er ist es, er ist es, er ist es. Oui, peut-être on va dire aussi que oui, je ne sais pas, je ne connais pas les résultats qui vont m'avenir, ou bien je ne sais pas le rapport que j'aurai. Mais Jésus-Christ dit toujours que c'est lui, tout est lui. Et on peut le voir même dans verset 6. No matter how poor the result is, it is me. Es ist egal, wie niedrig deine Punktzahl aussieht. I look at it. I don't even know how. Ich bin es. Ich bin dein Ergebnis. Et n'importe comment tes résultats sont pauvres, tout est seulement Jésus-Christ. Are you getting it? No matter how poor the report is, the report from the doctor, it is me. Egal wie schlimm dieser Arztbericht aussieht. Or the report from anywhere, it is me. Ich bin es. Ich bin dieser Bericht. Et n'importe comment cet résultat est grave. Jésus-Christ nous dit toujours que c'est lui, tout est lui. Any report, any result, good or bad, it is me. No matter how bad it is. Jedes Ergebnis, das du bekommst, jede Nachricht, die du bekommst, jede Post, die du bekommst, ich bin es, sagt der Herr. Ich bin es. Ich bin dein Ergebnis. In n'importe quelle lettre tu reçois, n'importe quel message tu reçois, n'importe quel résultat tu reçois, tu reçois tout et seulement Jésus-Christ. You know, the world, they see pass or fail. Are you getting it? They see good result and good, bad, good result and bad result. They see loser and they see winner and they see loser. But Jesus is saying there is nothing like that. It is me, me, me. In der Welt geht es nur um Bestehen oder Versagen, ne? Sieg oder Niederlage, um arm sein oder reich sein. Aber das spielt hier alles überhaupt gar keine Rolle. Jesus sagt hier ganz klar, es geht nur um mich. Ich bin alles für dich. Ich bin es, ich bin es. Au monde naturel, il y a toujours la victoire ou l'échec. Il y a toujours un gagneur ou bien un gagnant ou bien le pardon. Mais au royaume de Dieu, Jésus-Christ dit que non, il n'y a pas de choses comme telles. Il y a seulement moi, donc c'est seulement le Christ. Are you getting it? No matter, you know, whatever we are doing. Are you? Any time like the show we are going for some weeks time or some days time. Are you getting it? No matter if there's even nobody, there is Christ. Amen. Are you, so please, don't just rejoice. Are you getting it? He said, I am the way, the truth, and the life. I am. When is he going to be everything for you? Und egal, was wir tun, ne, es sollte besonders für uns gelten, egal, was wir tun, egal, was für Vorbereitungen wir machen, ne, egal, was für Events wir halten werden, ne, selbst wenn nur eine Person kommt oder vielleicht auch niemand mehr kommt, ne, egal, wie schlecht es von außen betrachtet aussehen mag, ne, hier sagt Jesus ganz klar, ich bin es, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin alles für dich. Und wann wird uns das endlich klar sein? Et même, l'organisation qu'on va voir quelques semaines après, même si personne est là, même s'il y a seulement deux personnes qui sont sur place, pour nous, les résultats naturels ne sont pas importants. Pour nous, seulement le Christ est important. C'est ça pourquoi c'est lui et c'est seulement lui. Are you getting it, please? It's not when things are good, then it's Christ. When things are bad, according to what we call bad, is not Christ. Es geht nicht darum, dass man Es geht nicht darum, dass man Christus preist, wenn die Sachen gut aussehen, ne? Wenn es von außen betrachtet alles funktioniert, dass man alles genehmigt bekommt, dass man Geld bekommt, dass man Kreditbewilligung bekommt und alles alles gut. Aber wenn zum Beispiel die Dinge von außen betrachtet schlecht laufen, ne? Dass eben keine Menschen kommen, dass man eben kein Geld bekommt, dass man eben keine Anträge irgendwie bewilligt bekommt, dann sollte man eben auch in diesen Situationen Christus nicht vergessen, denn gut oder schlecht, Christus ist es. Ob Bestehen oder Versagen, Christus ist es. Ob Sieg oder Niederlage, es ist Christus. Er on ne doit jamais croire ou bien louer l'Éternel quand nous avons des bons résultats selon la définition de ce monde. Si tu as gagné de l'argent, bien si tu as passé tes examens, si tu as tu es marié, c'est là où tu es capable de croire, c'est là où tu es capable d'avoir que tout est bien dans ta vie. Mais si par exemple tu as rien, tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas une maison, tu n'as pas des amis, c'est là où tout est mauvais. Non, ça c'est pas la définition à travers laquelle on marche, mais seulement à travers le Christ. If people are against you or not, if they don't hate you, it is me. Are you getting it? Selbst wenn Leute sich gegen dich stellen, dich hassen, ne, über dich lästern hinter deinem Rücken, egal was ist, es geht nur um Christus. Schau nur auf ihn. Es ist nur er ist es. Et c'est, même si les gens te détestent, te poursuivent, ils sont contre toi. Tout est moi et moi je suis avec toi. Are you getting it, please? Praise the Lord. Alléluia. Paul said to live is Christ, to die is gain. Everything is Christ. Paulus hat gesagt, Leben ist Christus und Sterben ist Gewinn. Alles ist Christus. Et même Paul a dit que à vivre c'est le Christ et mourir c'est un gain parce que tout est Christ. Verset 7. He said, if you have known me, you should have known my Father. Also, and from henceforth you have. You know him and have seen him. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the confidence. So powerful. Can we speak like that? That if you see me, you see Christ. Und wir sehen hier die Zuversicht, mit der Jesus hier gesprochen hat, ne? Dass er selber gesagt hat, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und können auch wir mit so einer Zuversicht vor Menschen gegenübertreten und ihnen sagen, wir sind Christus. Wenn du mich siehst, dann siehst du Christus. Et dans verset 7, on peut voir avec quel courage Jésus-Christ avait parlé. Et la question est maintenant, est-ce que nous sommes aussi capables d'avoir ce même courage comme le Christ, comme dit aussi que si tu m'as vu, tu as vu aussi le Christ. Remember, he said, as his Father sent him, so also he sent us. Mm-hmm. We should be, until we are able to say, if you see me, you see Christ. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Satan is not afraid of you. Erinnert euch daran, dass der Jesus gesagt hat, dass so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Ne? Das heißt, wir müssen das heute umsetzen. Ne? Solange du nicht in der Lage bist, vor Menschen gegenüberzustehen und zu sagen, so wie du mich siehst, siehst du auch Christus, bist du noch nicht angekommen. Und wenn du nicht in der Lage bist, das sagen zu können, dann hat der Satan auch keine Angst vor dir. Et si tu n'es pas capable de dire que si quelqu'un te voit, il a vu aussi le Christ, là, le diable n'a pas peur de toi et là, tu n'es même pas arrivé. You and Christ, you are one and not two. Du und Christus, ihr seid eins und nicht zwei. Toi et le Christ, vous êtes un et pas deux. As a Christian, you are two and not one. Wenn du dich als Christ betrachtest, dann bist du zwei und nicht eins mit Christus. Et si tu es un chrétien, là tu es deux, mais pas un avec le Christ. As a citizen of the kingdom of heaven, you are one. Als Bürger im Königreich Gottes bist du eins mit Christus. Et ton citoyen du royaume de Dieu, tu es un avec le Christ. Put something here. Let's go to 1 Corinthians 6. Wir lesen 1. Korinther 6. 1 Corinthians 6:17. Praise the Lord. You see there. You see what is there. I love this. He said, but he that is joined unto the Lord is one spirit, and not two spirits. Yeah. We don't have two spirits, but one spirit. And the ratio is your spirit. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und wir sind Geist. Und wenn du wirklich ein Geist mit ihm bist, dann bist du er. Verset 17. Mais c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Donc ça montre que tu as un esprit avec Dieu et pas deux. Et tu dois savoir que toi, ton identité, ta vraie identité est l'esprit. Always remember the real you. Erinnere dich daran, wer du wahrhaftig bist. et rappelle toi toujours de ta vraie identité. Remember Colossians 3, he said our eyes should be set on things on in heaven. It should be, when we say that, we should, that should be our focus. We should remember the real us. Remember the real you. Always. In Kolosser haben wir gelesen, dass wir nach dem trachten, was droben ist. Ne? Dass wir uns immer wieder bewusst machen, immer wieder daran erinnern, wer wir wahrhaftig sind. Ne? Und wir sind Geist. Und wir haben hier gelesen, dass wir ein Geist mit ihm sind. Wir haben den Geist von Christus, das heißt, wir sind Christus. Et dans Colossiens 1, on a écrit qu'on doit chercher les choses qui sont aux cieux. Donc notre yeux doit être fixé, complètement concentré sur notre vraie identité qui est le Christ lui-même. Donc ça signifie que nous sommes à le Christ, notre identité et l'esprit et pas la chair. Get rid of Christianity, please. Under Christianity, you can never see yourself as one with Christ. We always be two. Sondern dich ab von Christentum und von dem Begriff Christ, denn unter dem Christentum und mit der Begrifflichkeit Christ kannst du niemals eins sein mit Christus. Du wirst immer denken, dass du wie Christus bist oder eine kleine Form von Christus bist, aber du wirst niemals vollkommen Christus sein können mit dem Christentum. Et tu dois complètement sortir du christianisme et puis arrêter de t'identifier comme un chrétien. Parce que si tu te vois comme chrétien, tu es toujours deux avec le Christ, tu es jamais un avec lui. Tu vas te voir toujours petit et inférieur que le Christ. Mais si tu es un citoyen du royaume des cieux, là tu es un avec lui, puis un esprit avec l'Éternel. No wonder Jesus never talked about Christianity when he came. Mm. He said, "Repent, for the kingdom of heaven is about to come." Are you getting it? Heaven, the kingdom of heaven. Und a Jesus, citizen. You are not going to be a citizen of a country called heaven. Und Jesus hat niemals vom Christentum gesprochen, als er hier war, sondern nur von seinem Königreich. Es ging ihm nicht darum, kleine Christen zu etablieren von sich und das Christentum voranzutreiben, sondern es ging um sein Königreich Gottes. Er hat von Buße gepredigt und von seinem Königreich. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a jamais parlé du christianisme, mais il a toujours parlé du royaume des cieux. C'est pour lui, c'est son... Son but n'était pas de, d'établir une religion, d'établir le christianisme où il a des formes, des petites formes de lui-même. Non, pour lui, il s'agissait seulement d'établir le vrai citoyen de Jésus-Christ, du royaume des cieux. Please back to John 14. Zurück zu Johannes 14. On va lire maintenant Jean 14. Verset 8. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it will suffice us. And Jesus said unto him, verse 9, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, it's like somebody telling us, show us Jesus. Then I will tell you, after I've been so long with time with you, you don't even know me. Praise the Lord. Hallelujah. The same thing Jesus is saying here. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. But we know in the kingdom of heaven, we are to be aware of who we are. Mm-hmm. We are to be aware, you know, we were in Nigeria. You know, how we walk, you can see it was different. We are not like them there. You can see the difference between you and them. I don't know. Not only in Nigeria, you can be in anywhere in the other country. As far as you are out of where you are in that country, are you getting it? Mm-hmm. Their system there, their everything there, because we came from Germany, and whatever we do in Germany, they are different from that of Nigeria. Mm-hmm. Are you getting it? And the people seeing us, they also know that we are different. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. And when we are doing things, it's also different. Mm-hmm. The kingdom of heaven is different from the kingdom of this world. Mm-hmm. Und wir sehen, also diese Frage, die Philipp stellt in Vers 8, ist, als ob irgendjemand hier in diese Gemeinde reinkommen würde und fragen würde und hier sitzen würde und wochenlang sich hier die Predigt anhören würde und mit uns sehen würde, wie wir Gemeinschaft haben und dann fragen würde, hey, zeig mir jetzt mal diesen Jesus, ne? Wo ist er denn, wie ist er denn? Und dann würden wir uns auch Fragen stellen und uns fragen, hey, du bist schon so lange hier und siehst uns und erlebst uns und fragst dann, wo Jesus ist und hast Jesus immer noch nicht erkannt. Und genau so stellt halt auch Jesus diese Frage gegenüber Philippus, ne? Dass die Art und Weise, wie Christus ist, die Art und Weise, wie er spricht, hat bereits einen Unterschied gemacht und es hätte für Philipp eigentlich erkenntlich sein müssen. Ne? Genauso wie wir, wenn wir rausgehen, wenn wir beispielsweise nach Nigeria fliegen, ne? Dass unsere Art und Weise, unsere Präsenz, die Art, wie wir sprechen, wie wir uns verhalten, dass es anders ist als die Leute, die dort leben, ne? Weil wir mit Christus sozusagen dorthin gehen, ne? Mit Christus sprechen und was wir aussprechen, Christus ist und es ist anders als die Menschen, die dort leben. Und dieser Unterschied wird zu erkennen sein. Mm-hmm. Et dans verset 8 et 9, on peut voir comment Philippe a dit à Jésus-Christ de lui montrer le Père. Et après là, Jésus-Christ lui a dit que ça fait longtemps que je suis avec vous et tu m'as pas reconnu. Et ça montre que Philippe, normalement, devait connaître le Père parce qu'il pouvait voir comment Jésus-Christ a été différent. Il a parlé, prêché différent, il marchait différent. Pour lui, tout a été... Donc, il avait une claire différence entre les gens de ce monde et Jésus-Christ qui vient du royaume des cieux. Mais malgré tout, ne pouvait pas reconnaître le Père. Et c'est aussi comparable avec nous, quand on était au Nigeria, par exemple. Les gens pouvaient voir que nous ne sommes pas du Nigeria parce que nous avons, notre apparence est différente, la façon comment on parle, la façon comment on marche. Donc, il y a une différence parce que nous ne sommes pas, on ne vit pas au Nigeria ou bien... dans un autre pays étranger. Et c'est ça pourquoi on doit toujours voir que c'est le Christ et pas l'homme naturel. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. I just use that of our going to Nigeria leaving Germany to Nigeria. Just like Jesus can use the seed. He said, the sower sowed the word. He said, talk about the garden. Talk about the seed. Are you getting it? Then I'm coming. Mm-hmm. The world, the seed, the garden. The garden. Jesus was not. It was not about the seed, the natural seed. In Matthew 13, you can see it's there. Amen. He was not after the natural seed. He was not after the natural garden. Actually, it was after you and himself. Mm-hmm. Und ich habe das Beispiel von der Reise nach Nigeria sozusagen benutzt, um das zu bekräftigen. Genauso wie der Herr das Beispiel genutzt hat von dem Seemann, der auf unterschiedlichen Boden gesät hat. Und es ging dem Herrn nicht um den Boden an sich, sondern es ging dem Herrn dabei um uns, um die Menschen sozusagen zu retten. Moi, je viens de donner l'exemple de d'Allemagne et du Nigeria. Mais la même façon comme Jésus-Christ a donné l'exemple du semeur qui semait le grain sur la terre au jardin, et pour lui il ne s'agissait pas du terre ou bien du jardin, mais il s'agissait de lui et toi. You know, Jesus, when he was here, he was so much after his father. Als Jesus hier auf Erden gewandelt hat, war er so krass fokussiert auf seinen Vater. Et quand Jésus-Christ était ici sur terre, sa concentration était vraiment sur son père. So also we today, we are so much after Jesus. Genau, und genau so sind wir heute so stark hinter Jesus her. Et c'est la même façon comment nous sommes aussi derrière le Christ. Anywhere we are, even in Trodemarkt, in open market, everywhere they know us. Überall, wo wir sind, selbst in einem gewöhnlichen Trödelmarkt, wissen sie, wer wir sind. In our places of work, amen. Everywhere. You can see, they no longer know us as a person, they know us as Jesus. Sie kennen uns nicht mehr nach der Person, der wir sind, sondern sie kennen den Christus, den wir mit uns tragen. Et partout où nous sommes, soit au travail ou bien dans la braderie, les gens ne nous connaissent pas à travers nous, mais à travers le Christ. Praise the Lord. Amen. Verse 9, please. Verse 9. Verset 9. Then he will help us to read. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Woe unto religion. Nehmt euch in Acht vor Religion. Faites attention de la religion. Amen. Woe unto religion. Nehmt auch in euch in Acht vor Religion. Amen. Faites attention religion. Amen. Under religion, you will never, you will never see yourself as Christ. You will never be Christ under religion, under Christianity. Unter Religion, unter dem Christentum wirst du dich niemals Christus gleich sehen, sondern du wirst dich immer sozusagen von Christus distanzieren, ne? Immer eine Barriere stellen zwischen dir und Christus, aber du wirst dich niemals als eins sehen mit Christus. Fais attention de la religion et encore malheur à la religion parce que si tu es sous la religion, sous la loi, tu vas jamais te voir comme un avec le Christ, tu vas jamais te voir comme le Christ lui-même parce qu'il y aura toujours une barrière, toujours une distance entre toi et le Christ. Believe thou not, verse 10, this, that I am in the Father and the Father in me. The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Remember, Jesus is anywhere we are. He said, the Spirit of the Father, of his Spirit that lives in us, will speak through us. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. You are not the doer, he is the doer. Und du, nicht du bist der Macher von irgendwelchen Dingen, sondern der Christus in dir ist er, der es durch dich hindurch tut. Ne? Genauso wie Jesus hier gesagt hat, die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und genauso reden wir auch nicht aus uns selbst, sondern der Geist ist es, der in uns ist, der durch uns hindurch spricht. Et donc, verset 10, Jésus-Christ dit que les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et ça doit être la même chose aussi dans nos vies, dans notre vie, notre relation avec Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui travaillons, ce ne sont pas nos œuvres, mais l'œuvre de Jésus-Christ. Look at verse 11, very important. Merci, Hans. It's a believe me that I am in the Father and the Father in me. Are you getting it? Mm. Like you and me, Christ is in us and we are in Christ. Yeah. Are you, can you see it? Is there any different? Why should we always see us different? Mm. Are you getting it? Mm. He says his Father is in him and he is in the Father. Mm. And Jesus also said he is in us and we are in him. Mm. I don't know. You get it? In Vers 11 sagt Jesus ganz klar, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist, ne, in ihm ist. Und warum sollten wir dann einen Unterschied machen? Wenn der Vater in Christus ist und Christus in ihm, dann ist Christus auch in uns und wir in ihm. Ne? Warum sollte es dann in unserem Fall einen Unterschied geben? Verset 1, Jésus-Christ a dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et ça doit aussi être trouvé dans notre vie. Pourquoi il y a toujours une différence entre le Christ et nous. Nous aussi, nous sommes dans le Père, donc en Christ, et le Christ est en nous. Il n'y a pas une différence entre Jésus et nous. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus did not say he is like his father. Jesus sagt hier nicht, er ist wie sein Vater. Et Jésus ne dit pas ici qu'il est comme son Père. Look at verse 9. Jesus said unto him, 9. Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. Are you getting it? In Vers 9 sagt Jesus ganz klar, he did not say I am like my Father. Und in Vers 9 sagt Jesus ganz klar, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Er hat nicht gesagt, wer mich gesehen hat, hat jemanden gesehen, der wie mein Vater aussieht. Er hat sich seiner Identität bewusst gemacht, dass er und sein Vater eins sind. Et en verset 9, Jésus dit, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc ici, il n'a pas dit que celui qui m'a vu a vu quelqu'un qui est comme le Père. Non, il a vu qu'il est un avec son Père. Et c'est ça aussi comment nous, on doit croire et puis voir que nous sommes vraiment en Christ et le Christ est en nous. Nous sommes un. Quickly go to John 17, verse 18. Lesen Johannes 17, Vers 18. Jean 17, verset 18. He said, as thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, sende auch ich sie in die Welt. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Praise the Lord. Hallelujah. Again, 1 Corinthians 6:17. We have one spirit, and that spirit is Christ Jesus. And who we are is Christ Jesus. Because of the spirit that I'm living inside of. In 1. Korinther 6 haben wir gelesen, dass wir sind ein Geist mit dem Herrn. Das heißt, wir, also ein Geist mit Christus. Das bedeutet, wir sind Christus. Wegen dem Geist, den wir in uns tragen. Und der ist Christus. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 17, on a écrit que nous avons un esprit avec Dieu, avec Jésus-Christ. Ça signifie que nous sommes un avec le Christ parce que nous avons l'esprit du Christ. We still have time. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We have one spirit. Amen. With Christ Jesus. Amen. Is that not wonderful? Mm-hmm. Almighty God is us. Just live in us and we live inside Him. And He live in us. Please be aware of it. Der Geist Gottes ist in uns. Wir leben mit Christus in uns. Ist das nicht wundervoll, diese Erkenntnis? Und wir sollten uns dessen bewusst sein. Ne? Wir sind ein Geist mit ihm. Et nous avons l'esprit de Dieu en nous, du Christ en nous, et nous, nous sommes en Christ. C'est vraiment quelque chose de merveilleux et grand. On doit vraiment se rappeler tous les jours de ce fait. Stop seeing your body. Hör auf, dein Äußeres zu betrachten. Et arrête de voir ton corps. Stop seeing situation. Hör auf, deine Situation zu betrachten. Arrête de voir ta situation. Stop seeing what five senses they are telling you. Hör auf, das zu sehen, was dir deine fünf Sinne erzählen wollen. Et tu vas arrêter de voir ce que les cinq sens te disent. That is the fight we now fight. Das ist der the Kampf, fight to believe who we are. Das ist der Kampf, den wir heute kämpfen. Wir kämpfen darum, zu glauben, wer wir wahrhaftig sind. Et ça, c'est le combat que nous avons de croire qui nous sommes, de croire notre vraie identité. That's the fight that Paul wrote about. He said, fight the good fight of faith. Das ist der Kampf, von dem Paulus geschrieben hat, ne? Dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und das ist ein großer Kampf. Et oui, même Paul l'a dit aussi que notre combat est de combattre le bon combat de la foi. Praise the Lord. Hallelujah. Let us learn to repent and not harden our heart. Lasst uns lernen, Buße zu tun und unser Herz nicht zu verhärten. On doit apprendre de se repentir et pas endurcir notre cœur. The kind of truth should be our message and not who is right. Die Wahrheit von Christus sollte unsere Botschaft sein und nicht wer richtig liegt und wer nicht. Et la vérité du Christ doit être notre our message. La vérité du Christ doit être notre message et pas la personne qui a raison ou pas. That is where God kind of humility start from. Und da beginnt auch die Gottes Art von Demut. Et c'est là où aussi l'humilité du Christ commence. It's not I want to be right. Es geht nicht darum, recht zu haben. Ce n'est pas d'avoir raison. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In Psalm 111, Psalm 111, verse 10, Psalm 111. Mm-hmm. It said, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mm-hmm. Amen. Yeah. Im Psalm 111 lesen wir, dass die Gottesfurcht der Beginn der Weisheit, der Erkenntnis ist. Et dans Psaume 111, verset 10, on a écrit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. In another word, to choose Christ is the beginning of wisdom. Und es anders auszudrücken, sich für Christus zu entscheiden, ist der Beginn von Weisheit. Dans autre mot, choisir Jésus-Christ, c'est le commencement de la sagesse. Amen. To believe Christ and call what he called the truth, the truth. It's not claiming to be right. But call what he called the truth, what he called evil, evil, is the beginning of wisdom. Christus wahrhaftig zu glauben und das gut zu nennen, was er gut nennt, und das böse zu nennen, was er böse nennt, das ist der Beginn von Weisheit. Donc voir la vérité du Christ et puis appeler les choses mauvaises que le Christ appelle aussi mauvaises, c'est ça le commencement de la sagesse. Let me remind you a little bit of Wednesday message, amen. In Genesis 22, remember we were there. In verse 12, it said, the Bible said, Abraham fear God. Let's go there, please. Wir lesen 1. Mose 22 und gehen ein bisschen zurück zu dem, was wir am Mittwoch gelesen haben, dass Abraham Gott gefürchtet hat. Je voudrais vous rappeler du message de mercredi où on a lu à Genèse 22, verset 12, où on a écrit que Abraham avait la crainte de Dieu. Amen. Amen. Genesis 22, verse 12. 1. Mose 22, verse 12. Genèse 22, verset 12. And he said, lay not your hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, for now I know that you fear God. Er sagt hier, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Car je sais maintenant que tu crains Dieu, verset 12. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And I know that you fear God. Ich weiß jetzt, dass du Gott fürchtest. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. It's not what man calls fear. Are you getting it? But what Christ calls fear. Und es geht nicht darum, was der Mensch als Furcht bezeichnet, sondern es geht um die Furcht, wie Gott sie definiert. Il ne s'agit pas de ce que l'homme appelle la crainte, mais de ce que Dieu appelle la crainte. Why did he not say that Abraham feared God because of verse 18? Look at verse 18. Und hat diese Worte gesagt wegen Vers 18. Et puis il a dit cette parole à cause de verset 18. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 18. 18. Vers 18. And in blessings, look at that, are we there, please? Mm-hmm. And in your seed shall all the nations of the earth be blessed. Because, why? Mm-hmm. Can see the reason there. Mm-hmm. Because thou hast obeyed my voice. Wir sehen das Weil hier, den Grund, weil that du meiner Stimme gehört hast. Und das war aufgrund dieser Gottesfurcht. Et dans verset 18, on peut voir la raison pour laquelle Dieu savait pourquoi Abraham avait la crainte de Dieu, parce qu'on a écrit ici, parce que tu as obéi à ma voix. He obeyed the voice of God and not the voice of man. Hat die Stimme Gottes gehorcht und nicht die Stimme der Menschen. Il a obéi la voix de Dieu et pas la voix de l'homme. Unlike Adam. Nicht so im Gegensatz in zu Genesis Adam. Genesis 3, verse 17. In 1. Mose 3, Vers 17. Au contraire d'Adam, dans Genèse 3, verset 16. Amen. Mm-hmm. Genesis 3, verset 17. Wir lesen 1. Mose 3, Vers 17. Genèse 3, verset 17. You can see it. Abraham obeyed the voice of God. Wir sehen, dass Adam obeyed the voice of his wife. Wir sehen, dass Abraham der Stimme Gottes gehorcht hat und Adam hat der Stimme vom Menschen gehorcht, der Stimme seiner Frau. Dans verset 17, on peut voir comment Adam a obéi la voix de sa femme, mais Abraham au contraire a obéi à la voix. Ici, on peut voir comment, dans verset 17, Adam a obéi à la voix de sa femme et Abraham a obéi à la voix de Dieu. You know, some choose family and reject Christ. Manche entscheiden sich für die Familie und lassen Jesus hinter sich. Et il y a des gens qui choisissent la famille mais qui rejettent Jésus-Christ. I remember one woman that was here some time ago. Amen. Ich erinnere mich an eine Frau, die love of the family. Vor ein paar Monaten hier war, die sich aufgrund der Liebe zur Familie gegen Christus entschieden hat. Et je me rappelle d'une femme qui a été ici quelques temps passé qui aimait la famille avec l'amour de ce monde. Amen. The love of children, the love of parents, the love of whatever. It can't be the love of your job, the love of whatever. You know, whatever you love will take you away from Christ. All das, was du liebst, ne? Sei es, love me alone. Alles, was du im Fleisch liebst, sei es deine Familie, deine Kinder, dein Job vielleicht, all das, was du im Fleisch liebst, kann, you yourself can take you away. Oder auch dich selbst, ne? Das kann dich von Christus trennen. L'amour de la famille, l'amour des enfants, l'amour de parents, l'amour de ton travail, même de toi-même, ça peut te séparer de Dieu. C'est ça pourquoi Jésus dit, tu dois seulement aimer le Christ. Verse 17, please. Verse 17. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of your wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cause is the ground for your sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of your life. Is somebody getting it? Mm. Amen. Amen. Abraham was blessed because he obeyed the voice of God. And Adam was cursed because he obeyed the voice of man. Abraham wurde gesegnet, weil der Stimme des Herrn gehorcht hat. Und Adam wurde verflucht, weil der Stimme der Menschen gehorcht hat. Mm. Abraham était béni parce qu'il a obéi la voix de Dieu. Et Adam a été maudit parce qu'il a obéi la voix de l'homme. I know, I just talked about a woman that left here because of the voice of the family. Mm. Are you getting it? Ich sprach eben von einer. It's not only herself a lot. Amen. Mm. They left Jesus because of one thing or the other. Mm. Amen. You know, they left because of the voice of their family. Mm. Amen. And you can see the part that they are. Mm. Cursed. And a blessing. Ich sprach eben von einer Frau, die die Gemeinde verlassen hat aufgrund der Liebe zur Familie, ne, und sich gegen Christus entschieden hat. Und das war sozusagen ein Beispiel von vielen, denn es haben viele Leute diese Gemeinde verlassen und damit auch Christus verlassen, weil sie sich für ihre fleischliche Familie oder für ihre fleischlichen Kinder oder was auch immer entschieden haben, was halt nicht Christus war. Und wir sehen anhand des Beispiels von Adam, was für Konsequenzen diese Entscheidung hat, wenn sie nicht der Stimme des Herrn gehorchen, sondern der eigenen Stimme. Et je viens de parler d'une femme qui a quitté Jésus-Christ à cause de la famille naturelle, mais il y avait aussi beaucoup d'autres personnes qui ont quitté Jésus-Christ à cause de raisons différentes. Et à travers Adam, on peut voir les conséquences si tu désobéis à Dieu. Amen. Amen. They never leave Jesus, and Jesus still believing that they are still safe. Sie verlassen Jesus hier und glauben, dass sie immer noch errettet sind und dass Jesus trotzdem sozusagen einverstanden ist mit dem Leben, das sie ohne ihn leben wollen. Et ils quittent Jésus-Christ en pensant qu'ils sont toujours sauvés, qu'ils sont toujours un avec Jésus-Christ. Amen. You know, once they leave, they will go, we say, okay, as far as they are going to live, have a living church, look for a living church. Yes, the living church. If you are against one living church, you are against all living churches. You are against all. Und wenn diese Menschen diese Gemeinde hier verlassen, dann könnte man vielleicht meinen, ja, okay, die sind jetzt hier weg in dieser lebendigen Gemeinde, aber solange sie irgendwo anders eine andere lebendige Gemeinde finden, dann sind sie ja noch errettet, dann ist das ja noch okay. Aber das ist widersprüchlich, weil wenn du dich gegen eine lebendige Gemeinde auflehnst, dann bist du gleichzeitig auch gegen alle anderen lebendigen Gemeinden, denn eine lebendige Gemeinde wird überall immer dieselbe Wahrheit predigen. Das heißt, das, was dir hier zum Anstoß sein wird, wird dir in der anderen lebendigen Gemeinde auch zum Anstoß sein. Das heißt, wenn du dich von Christus abgewendet hast in einer lebendigen Gemeinde, ist es vorbei. Et il y a des gens qui disent, bon, ils ont quitté cette église, ils savent maintenant c'est pas grave, ils peuvent aller dans une autre église et toujours avoir leur relation avec Jésus-Christ. Mais tu dois savoir que si tu quittes une église vivante qui appartient vraiment complètement à Jésus-Christ, là tu es aussi complètement contre toute autre église vivante qui sont basées, qui ont leur fondation en Jésus-Christ. Tu n'es pas capable, c'est pas possible de faire une différence. Wir lesen Matthäus 18, Vers 17. Matthieu 18, Vers 17. Amen. It's talking about somebody leaving the church. Hier geht es um jemanden, der die Gemeinde verlässt. Ici on parle d'une personne qui quitte l'église. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, is somebody getting it? Mm-hmm. Let